¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Bye-bye. Para usted. We'll be right back. Sound. Talkbox. So now we will Talkbox. When the people that love it come around. If they wanna feel the music and more. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Vermächtnis, analoge Bässe projizieren Bilder in mein Gedächtnis. Ihr wollt was Echtes? Das ist Rückkehr des Alten. Dumm und frisch, bereit, jetzt nach verrücktem Style. Bist du frei mit dem Punk, dann gib es auf und tanz. Bis du denkst, dass du morgen früh nicht mehr laufen kannst. Das ist für Kinder, Frauen, Männer aller Länder. Vereinigt euch und freakt aus auf unsere neuen Banger. Erde, Wind, Feuer, elementare Klänge helfen jedem Suchenden aus der mentalen Klemme. Los, hebt die Hände, ich will sehen, ob ihr dabei seid. Der letzte Freigeist bildet mit euch jetzt eine Einheit. Alle Mann an Bord, Energie auf die Triebwerke. Unser Mutterschiff saust los und zieht in die Ferne. Die Erde schrumpft in Sekunden zu einer Erbse. Dort bewegen wir gar nichts, hier zumindest herrsche. Wir nehmen Kontakt auf und senden Signale. Laden Aliens zur Party und schmeißen uns in Schale. Das Credo der Abendgarderobe ist Pelz und Glitter. Und das Motto für die Nacht, wir lassen die Welt uns zittern. Let me see your puppet. ya popping. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Get down. Show. Fight! the groove, what's the name of the jam? Magic Mike theme, the name of the jam. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Secrets have for all of those. I will never care, it's for all of you. Yeah.

música. Bueno, ese niño. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Attention everywhere. Don't. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.